Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr ruhigen Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Ja, wir haben einen Corona-Sommer. Und deshalb war ich 2020 öfter in Lörrick. Entweder zum Baden im Freibad oder zum Sonnenbaden direkt dahinter am Rhein. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln war mir das ein wenig zu umständlich und deswegen bin ich die erste Strecke mit dem Auto gefahren und den Rest zu Fuß gelaufen. Letzten Sonntag habe ich mich allerdings wieder ein wenig gewundert, und zwar über einige Verkehrsteilnehmer, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Zum Beispiel über Eddie Merckx und Rudi Altig, die auf dem Kaiser-Friedrich-Ring unterwegs waren, schön breit nebeneinander, sodass man als Autofahrer nicht mit dem nötigen Sicherheitsabstand vorbeikam. Und bei der Gelegenheit fragte ich mich dann, wieso gibt es überhaupt Fahrradwege? Wahrscheinlich gibt es die in Düsseldorf nur für Amateure und nicht für die richtigen Profis. Und während ich noch darüber nachdachte, schoss aus einer Lücke von parkenden Autos ein professionell aussehender Rennradfahrer mitten auf die Straße, um erst dann zu schauen. Richtige Reihenfolge, dachte ich mir beim Abbremsen dann etwas später. Wir, meine Frau und ich, hatten das Auto abgestellt und gingen zu Fuß in Richtung Lörricker Freibad. Da klingelte es kurz unentschlossen hinter uns, worauf wir reflexartig Platz machten, um einen älteren Herrn vorbeizulassen, der wortlos und zügig an uns vorbeifuhr. Ich habe dann spontan "Danke" hinterhergerufen, worauf er etwas Unverständnisloses vor sich hin brummelte. Entschuldigung, wahrscheinlich bin ich da etwas altmodisch, denn Worte wie Danke oder Bitte gehören eben immer noch zu meinem Wortschatz. Und den Reigen schloss dann noch ein älterer Radfahrer ab, der mich böse anguckte, als ich ihm auf einem als Fußgängerweg ausgewiesenen Pfad keinen Platz machen wollte. Ihr Rübensüßchen, ich fahre selbst Rad und das auch gerne, aber bitte, wenn man schon mit dem Rad unterwegs ist, dann sollte man wenigstens ein paar Verkehrsregeln kennen und Rücksicht nehmen auf andere. Aber wir nehmen jetzt hier keine Rücksicht mehr, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt, und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twint Comedy. fitful dreams of drowning in my sleep, thrashing in the darkness of the deep, gasping, never knowing if I'd breathe again. Sirens from the surface as the ship began to shake. I was cast into this nightmare, wide awake.

meinen Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Dann nehme ich lieber Hackmack. Hunkmuck. Hackmack. Hackmack. Hackmack. Hunkmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Hunkmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flinger Nord. Oh yeah. Ja, Bert, warum hast du so gute Laune? Hey, stille, Martha, ich muss mir konzentrieren. Ah? Wow, wow, yeah, yeah, I love you more than I could say. Ah. Martha, ich schreibe das gerade um für künftige neue Künstler, die mir den Textvorschlag im Internet kaufen können. Was, bei deinen Englischkenntnissen? Wow, wow, juhu. I love you more than you could do. Aber das ist ja entsetzlich. Stille mit Rotan, ich habe noch eines. Wow, wow, blink, blink. I love you more than I could think. Wo hast du denn bloß Englisch gelernt? Na, bei Strzewskis neuer Spisch. Factory in der Birkenwerkstatt auf der Birkenstraße. Speech Factory? Sheesh. Factory, Martha! Sag dieses Wort bitte nicht mehr, Herbert, du tropfst ja schon. Das große Schild hast du doch bestimmt gesehen. Gleich an der Haltestelle von die 709. Englisch in 3 Tagen. Bitte weiter sagen. Und das ging so schnell bei dir? Was kannst du denn noch sagen in deinem Oxford-Englisch? Oxford-Englisch? Ja, Herbert, es gibt Oxford-Englisch, Kuh-Opel-Französisch und Kalbs-Fiat-Italienisch. Wie, was? Ja, wie, was gibt's im Wattenmeer? Los, komm, was heißt denn auf Englisch, Herr Ober, ich hätte gern ein Schnitzel? Das ist easy, Martha. Garçon, I become a Schnitzel. Na, so siehst du jetzt auch aus. Wie, was? Du hast eine Schippe, du! Ach, Herbert. Thank you. Und ich fahre nach Wuppertal, Infofeld, verbrauche das letzte Haushaltsgeld, dann fahre ich wieder zurück. Das ist mein größtes Glück. Sie brauchen nicht nach Elberfeld zu fahren, um glücklich zu sein. Hören Sie einfach am Freitag Musik aus Flinger Nord. Musik aus Flinger Nord. Wir sind an jedem Ort. Nach nur zwei Werbespots sind wir gleich wieder für Sie da. Du riechst gut und du klebst gut. Endlich wieder klatschige Haare. Dank Muschmann. Danke, Muschmann. Mit reiner Buttermilch, natürlichem Zucker und dem Extrakt der Muschbohne. Muschmann. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Es war so ein stechender Schmerz im Gelenk. Es wollte gar nicht mehr aufhören. Oh. Die Schmerzen in der Schulter wurden immer schlimmer, da sagte ich mir. Mehr. Mehr. Immer mehr. Und immer mehr. Und du bist kurz vorm Durchdrehen. Biosado und Biomaso. Nur mit natürlichen Halluzinogenen aus nachhaltigem Anbau. Wirklich noch Natur belassen. So führe ich meinem Körper etwas Gutes zu. Biosado Creme, jetzt auch Biosado Zöpfchen. Auf Wunsch in Übergröße. Nur in ihrer Döner-Versandapotheke. Biosado Creme von Tentakel Saftschleim. Nur echt mit der Octopussy.